1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Hoffentlich gefällt sie euch und erlaubt, dass ich zu Beginn dieser Show etwas ketzerisch, ganz in der Tradition des alten Kasperle-Theaters frage. Seid ihr denn auch alle da? Hallo? We'll be right back. 1-3-4 in aller gebotenen Kürze. Beach Staccato am Anfang von Hudson Mohawk. Thunder Bay, neuer Track. Neuzugang auf dem Hyperdub-Label, gerade gehört Ossie mit Titeltrack seiner EP Set the Tone. Hier im Hintergrund Zombie mit einer Stippvisite in alter, schöner Jungle Drum and Bass Musik aus seinem Dedication-Album. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe bei einer Reihe von Tracks heute so ein bisschen das Dilemma gehabt und habe es noch, dass ich gedacht habe, meine Güte, eigentlich dürftest du da gar nicht reinquatschen. Spiel doch einfach die Musik so hintereinander. You know the flow. Aber dann möchte ich hier und da doch den ein oder anderen Satz platzieren. Und so kommt es. Simsalabim, Kasperle Theater. Dass wir hier so etwas wie einen Break haben, nachdem wir einen Typ gehört haben aus der Schweiz. Der ist absolut Ass, wirklich Ace. Sein Name ist Sunshin. Fast möchte man meinen Sunshine, aber er schreibt sich mit Z und auch das Shine kommt nicht so ganz korrekt rüber. Also Sunshin, The Humdrum Conundrum EP. Das ist soeben erschienen mit 6 Tracks, die mich echt verblüffen. Was ist das für eine dichte, treibende Percussion, diese etwas auf Distanziertheit ausgelegten Gesangssätze, die mich auch in Verbundenheit oder in Verbindung mit den Chordfortschreitungen so ein bisschen gefühlt oft an Latin Jazz denken lassen. Er ist ein Beatmaker, kommt aus der Schweiz und hat diese Humdrum Conundrum EP veröffentlicht auf einem österreichischen Label, das ich hier zuletzt mit großer Begeisterung gespielt habe, Affine Records, nämlich Sunshin. Wir kommen zu einem Mann, über den ich heute Nachmittag so ein bisschen reflektiert habe, über die ganze Sendung. Keine Angst, das dauerte nicht Stunden, aber irgendwie wurde mir klar, diesen Typ spielst du schon im Grunde, seit du hier Sonntag für Sonntag, so gut es eben geht, sitzt an diesem Abend. Er hatte die Hand immer vorne, er war immer mit vorne dran. Als es galt, so verhuschte, experimentelle Elektronika zu machen, war er da. Dann Ambient, er war auch da. Soundtrack-artige Sachen hat er veröffentlicht. Dann hat er sich auch mal New Wave-artigen Versionen oder Sounds gewidmet, die er gewissermaßen in elektronische Musik transponiert hat. Und jetzt seit längerer Zeit, wie ich weiß, hat er die Hand an Beatmaker, Downbeat-Geschichten vermischt mit hausigen, garage-hausigen Geschichten. Fast möchte ich hier und heute hergehen und sagen, er ist so etwas in diesen Tagen, in diesen Monaten wie der deutsche Joy Orbison. Er kommt nicht irgendwie aus München, Hamburg, Berlin, nein. Achtung, jetzt wird's finster, er kommt aus Münster. Und ich habe ihn schon so oft gespielt, Jean-Michel. Es gibt eine neue EP von ihm, This Is Not The Encore EP, mit einer Reihe von Tracks darauf. Dieser hier zum Beispiel rückt ihn in die Nähe des eben genannten Titans. Hier ist Jean-Michel mit dem Titeltrack. We'll be right back. Stauschau. Um 11:02 gibt es noch eine Meldung. Die A544 Abzweig Aachen ist zwischen Aachen Rote Erde und Europaplatz nach einem Unfall gesperrt. Wahrscheinlich noch eine Stunde. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Eins live. Vier. Ganz kurz nochmal ein Rückblick, Ladies and Gentlemen. Wir hörten einen Track aus der neuen EP von Jean-Michel. Die heißt This is not the Encore EP. Und veröffentlicht hat er sie auf offensichtlich seinem eigenen neu gegründeten Label, das ich hier einfach mal namentlich erwähne. Das kann man nämlich auf der entsprechenden Seite natürlich auch besuchen. Dieses Label heißt E-Smog Playground, also wie der Elektrosmog, esmogplayground.de. Und nach dem Track liegt es auf der Hand, dass ich mich hier gezwungen sah, das Tafelsilber, das Beste hier rauszukramen. Und das war erneut George Fitzgerald mit dem Titeltrack seiner aktuellen 12er Silhouette gerade gehört. Wenn wir mal hier in dieser Soundgeschichte bleiben, dann komme ich jetzt zu Travis Stewart, eine Hälfte des New Yorker Duos Sepulchre, der seit geraumer Zeit auch Soloprojekten nachgeht und da nennt er sich Machine Drum, also Maschinendrum. Das klingt jetzt nicht sonderlich romantisch oder sonderlich, wie sollte man sagen, aufblühen, sondern so ein bisschen einseitig. Das Album Rooms ist exakt das Gegenteil. Meine Güte. You Don't Survive ist der Titel, den ich spielen möchte. Das wirst du nicht überleben oder das überlebst du nicht, frei übersetzt. Und manchmal frage ich mich, wer die künstlerischen Möglichkeiten so frei ausnutzt wie dieser Mann hier, erstickt der nicht am Ende an seiner Kunst, denn so unterschiedliche, vielfältige, fantasievolle Ansätze für die 12, 13, 14 Tracks zu wählen, wie das hier auf diesem Album der Fall ist, dazu bedarf es schon wirklich fantastischer Fähigkeiten. Da sind unheimliche Double-Time-Figuren drin, im Kontrast zu langsamen Beats, rasenschnelle Beats, Garage, Hip-Hop, diese Juke-Geschichte, all das mischt sich. Autotune liefert den Weg gewissermaßen sogar hin zu einem gewissen Pop-Appeal. Das sind Tracks, wenn du die hörst, da wird man irre bei, aber spätestens im zweiten Hinhören merkt man, sie sind am Ende sogar richtig eingängig. You Don't Survive ist ein Titel aus diesem Album, das wir garantiert hier nicht zum letzten Mal hören. Hier ist Machine Drum aus dem Rooms-Album. Get on some. 1Live4, wir hörten eben eine durch eine ganze Reihe von Samples wirklich sehr verkurft, aber auch faszinierend wirkende Hausnummer. Eine neue von Faulty DL. Jack, Your Job heißt sie. Und dieser Mann im Hintergrund, das ist Devon T. Heinz, der mir mit jeder Station musikalischer Art, die er neu ansteuert, besser gefällt. Die Test Icicles, einige von euch werden sich an diese Heavy Metal im Grunde orientierte Band noch erinnern, gefiel mir nicht so. Dann switchte er rüber zum Einpersonenprojekt Lightspeed Champion mit Tracks, die gelegentlich auch die 10-Minuten-Marke überschritten. Und jetzt nennt sich Devon T. Heinz in New York lebhaft und angekommen. Blood Orange, als solchen haben wir ihn gerade gehört. Im August wird ein ganzes Album von ihm erscheinen. Das hier ist das schottische Duo Silicon Soul aus der 912er Live from the Opium Den. Das schottische Duo Silicon Soul veröffentlicht Alive from the Opium Den auf dem eigenen Label mit dem sinnigen Titel, wenn man diesen Track hört, Darkroom Dubs. Ich hoffe, der Track, den wir bis zu den Infos um 23 Uhr noch hören können, nimmt diese Stimmung ein bisschen auf, wenngleich er anderer Natur ist. Ich habe ihn auf einem Sampler gefunden, der mir soeben zugespielt wurde. Dieser Sampler heißt Illegal, also illegal, das ist ja schon mal gut, Bass Mashup und kommt mit diversen Styles aus dem Bereich Dubstep, Garage, Drum and Bass mit Beiträgen unter anderem von Roni Size, Email K, Netsky und eben auch Breakage, der hier der Remixer ist von Zarif und seinem Titel Over. Ich sag schon mal bis gleich. Well, there was something in the way. You used to look out of your window and say, as the rain would drizzle down, you'd say there's got to be a better way. A look beginning in your eye, drown out the other things in front of you, and I'd fade back into your mind as you'd be looking out ahead of you. Take a step and slide it back. I'll get out of your immediate space. Wish that I could be enough for you to try and put a real smile on your face. I guess I'm not the way you like. I could try and be as clever and impressive as I can, but it don't matter how I try. There's something more that you created in your mind you wanna have. Something needed for your empty world, I wish I could complete it. But the gaps are glue, they can't just be deleted. If there's something, then I wish I could suggest it. I do you for you, time invested. So we can say that it was tried and it was tested. I know with me you really tried to do your best. But I don't want you just pretending anymore. To me, for me, it's over. You were trying to be nice, but I recognized too well the faraway look in your eyes. Oh, I tried to help you to find the things you crave. I know you love me, but I love you enough to say, Live. Infos mit Kerstin Bonn um 23 Uhr. Obama sucht Lösung im Schuldenstreit. Brasilien scheitert im WM-Viertelfinale und das Wetter wird morgen bewölkt bei bis zu 24 Grad. In den USA ist in einer Stunde ein Krisentreffen zu den hohen Staatsschulden geplant. US-Präsident Obama hat Demokraten und Republikaner ins Weiße Haus eingeladen. Bis Anfang August müssen sich beide Seiten auf einen Haushalt und eine neue Schuldenobergrenze verständigen. Denn das gesetzlich vorgeschriebene Schuldenlimit ist schon erreicht. Ohne eine Einigung droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Und das könnte weltweite Folgen für die Finanzmärkte haben. Bundespräsident Wulff hat noch einmal die Energiewende der Bundesregierung kritisiert. Wulff sagte im ZDF, dass der Atomausstieg in einem hohen Tempo durchgesetzt wurde. Wir brauchen einfach Akzeptanz für diese neue Energiepolitik und Zeit, Debatte und Streit. Und das ging jetzt alles doch sehr, sehr schnell und sehr auch am Parlament vorbei. Bundespräsident Wulff kündigte an, dass er die Gesetze zum Atomausstieg gründlich prüfen werde. Nur mit seiner Unterschrift treten sie in Kraft. Die Bundesregierung hatte nach der Atomkatastrophe in Japan ihre Energiepolitik geändert. Bis 2022 sollen alle Atomkraftwerke in Deutschland schrittweise abgeschaltet werden. Auf der Wolga in Russland ist ein schweres Bootsunglück passiert. Ein Kreuzfahrtschiff mit knapp 190 Menschen an Bord ist gesunken. Mehr als 100 Passagiere werden noch vermisst. Bisher haben die Rettungskräfte 2 Tote geborgen. Taucher suchen in dem Fluss nach Überlebenden und Leichen. Das Schiff war auf der Wolga offenbar bei Unwetter gekentert. Die genaue Unglücksursache ist noch nicht bekannt. Bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft stehen die USA im Halbfinale. Die Mannschaft gewann das Viertelfinale gegen Brasilien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Barbara Ketelhut berichtet. In einem Elfmeter-Krimi sicherten sich am Abend die USA das letzte Halbfinalticket dieser WM. Gegen Brasilien hatte es nach 120 packenden Minuten noch 2:2 unentschieden gestanden. Das abschließende Elfmeterschießen gewannen die Amerikanerinnen mit 5:3. Brasilien um Superstar Marta muss die Heimreise antreten, während die USA in der Vorschlussrunde am Mittwoch auf Frankreich treffen. Zuvor setzte sich Schweden mit 3:1 gegen Australien durch und bekommt es ebenfalls am Mittwoch mit Deutschland-Bezwinger Japan zu tun. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht kann es im Südosten von NRW noch etwas regnen, später lockert es überall auf. Morgen wechseln sich Sonne und so Wolken ab, es bleibt meistens trocken. Wuppertal schafft höchstens 22 Grad, Bielefeld 23 und Dorsten bis zu 24 Grad. Am Dienstag viel Sonne und bis zu 28 Grad warm. A44 Mönchengladbach Richtung Aachen zwischen Bruchweiden und Kreuz Aachen an der Baustelle 1 Kilometer Stau und die A544 Abzweig Aachen ist zwischen Aachen-Rote Erde und Europaplatz gesperrt wegen einem Unfall. Wahrscheinlich dauert die Sperrung noch eine halbe Stunde, eine Umleitung ist ausgeschildert. Eins live. Vier. Ich möchte weitermachen mit einer Gruppe, die ehemals auf einem Label veröffentlicht hat, das hier fast Sonntag für Sonntag immer mal eine Rolle spielt, ohne dass ich es immer jeweils explizit erwähnen würde. Zwischen Ambient-Techno-Marke FX Twin und Beatmakern der Sorte Flying Lotus Hudson Mohawk hat dieses Warp-Label wirklich eine ganze Reihe echt toller Platten veröffentlicht, die auch über den Rahmen dieser Sendung hinaus, das muss ich alles nicht groß betonen, natürlich Wellen geschlagen haben. Und dazu zählten in den 90er Jahren unter anderem die Platten eines Trios, das mit harten, markigen Basslines, mit scheppernden Drums, teilweise auch mit MCs, wenn die Tracks dann mitunter sogar Drum-and-Bass-artige Richtungen annahmen, wirklich imponieren konnte. Die Rede ist von Red Snapper und ihrer Musik in den 90er Jahren, die immer auch so eine leicht jazzige Ecke besaß. Nach Jahren des Schweigens und des meines Wissens schlicht nicht Vorhandenseins veröffentlichen Red Snapper jetzt ein neues Album, das heißt Key, und knüpft so gar nicht an die Tradition der 90er Jahre an, was die eigene Musik des Trios damals betrifft, sondern kommt mit sehr flächigen, flirrenden Arrangements daher, die irgendwas haben von, ich erwähnte dieses kleine Wort heute in der Sendung schon mal, frei. Also frei aufgehängt, frei schwebend. Ich kann mich bei dem Großteil der Tracks nicht entscheiden, ob das jetzt Charlatanerie ist oder Verlegenheit oder Wegdriften ins völlig Obskure. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber eins steht fest, der Opener, den finde ich richtig gut. Hier ist In Your Bags, der Opener des Albums. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Titel schon genannt habe, das heißt Key. Hier sind Red Snapper. This is quite special, everyone. So, this is going to be incredible. Okay, so everybody step forward. 1 Live 4, gerade gehört der Russe Bob. Hier kommt Hype Williams. 1-3-4, you know the flow. Ich will noch ein Stück spielen. Und dann gleich ein, zwei Sätze sagen. Einzel 4, kurzer Blick auf die Straße. Stauschau. Um 11:30 gibt's noch eine Meldung. Die A544, Abzweig Aachen, ist zwischen Aachen-Rote Erde und Europaplatz nach einem Unfall weiter gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. 1 Live. 4. Okay, ich habe jetzt einige Tracks in einer Linie gespielt und will das ganz kurz versuchen. Nicht zuletzt auch für mich übrigens zu rekapitulieren, denn ich muss das ja alles noch in als Playlist zusammenfassen. Und dann wird das auch bei 1live.de ins Netz gestellt. Und wer da mal nachschauen möchte, was da um wie viel Uhr genau gelaufen ist, der könnte das dann zum Beispiel auch tun. Ich ziehe das mal ab, dann kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren. Meine Güte. Ich habe zunächst diesen Russen gespielt. Bob, The Amazing Adventures of One Curious Pixel. Die Abenteuer also eines Pixel. Das ist ein wunderschönes Album, das fortwährend dem abstrakten Breakbeat, Drum and Bass, könnte man vielleicht mit etlichen Abstrichen sagen, frönt, das immer wieder neue Ebenen aufzieht, verschwinden lässt und geradezu wie ein Magier bewegt sich dieser Bob durch seine Tracks, die aber immer irgendwie Sinn ergeben und rund sind. Das ist ja so wichtig. Diesen Titel habe ich gespielt, Titeltrack gewissermaßen seines Albums. Dann kam ein völlig abgefahrenes Duo, eigentlich aus London, die beiden leben aber mittlerweile in Berlin, nennen sich Hype Williams und veröffentlichen jetzt gerade ihre neue EP, die heißt Kelly Price Weight Gain Volume 2 EP. Alles, was bei diesen beiden nicht unbedingt Rang, aber Namen hat, ist irgendwie eine Referenz. Hype Williams zum Beispiel, wer diesen Namen mal googelt, wird in erster Linie auf einen bekannten Videoregisseur stoßen, der einige sehr prominente Videos unter anderem mit Busta Rhymes und Janet Jackson gedreht hat. Die beiden aber tragen diesen Namen und der Titel ihrer EP zielt auf die amerikanische R&B-Sängerin Kelly Price, Weight Gain. Meines Wissens hat die Dame immer mal so Gewichtsprobleme und das ist so eine augenzwinkernde Bemerkung in ihre Richtung, die dann gleichzeitig hier den EP-Titel hergibt. Musikalisch ist das eine sehr psychedelische, mit großen Distanzen daherkommenden, räumlichen Sounds daherkommende Geschichte. Es sind 4 oder 5 Tracks auf der EP drauf, die mich nicht selten an das Phänomen der sogenannten Witch-House-Musik erinnert, wo sehr geheimnisvoll gepitcht wird und Räume geschaffen werden. Hype Williams. Bezeichnenderweise sind sie bei diesem Namen eigentlich kein Wunder, auf welchem Label schon gelandet, natürlich Hyperdub. Dann habe ich einen Mann gespielt, dessen Künstlername eigentlich, ich habe das versucht in der letzten Woche mal mit einigen Worten zu skizzieren, sehr gut steht für eine ganze Latte, für eine ganze Bewegung von Künstlern, die ausgewaschene Synthesizer oder ausgewaschene Gesamtsounds irgendwie benutzen. Washed Out, das ist der Amerikaner Ernest Green. Within and Without ist wirklich ein wunderhübsches Album mit wunderbar, natürlich auch sehr abstrakt, sehr weitflächig gezirkelten Tracks. Soft ist einer aus diesem Album, den ich gespielt habe. Und abgeschlossen habe ich diese Reihe von Tracks mit einer Hausnummer des jungen Briten Sub-N, der auf seiner aktuellen 12er unterstützt wird von der Sängerin Anomaly Jones. Misleading ist der Titeltrack Positive Expression, ein weiterer, den ich gespielt habe. Wenn ich hier schon mal so am Erzählen bin, dann möchte ich auf 2 Veranstaltungen hinweisen, die im Juli noch innerhalb des Sektors stattfinden. Ich las letztens in einer Zeitung, Düsseldorf hätte ein Imageproblem. Außerhalb von Düsseldorf würde sich schlichtweg niemand für diese Stadt interessieren. Und wenn überhaupt, dann würden die Leute sich eher in die Richtung äußern. In Düsseldorf würden eh nur Schnösel leben. Also das kann ich so in Gänze nun wirklich nicht unterschreiben. Wenn ich alleine an das Open Source Festival denke, das am 23. Juli auf der Galopprennbahn Düsseldorf über die Bühne geht. Was ist das für ein fantastisches Programm, welches Philipp Mayburg und seine Kollegen da auf die Bühne zaubern werden mit Mount Kimby, Beat, Beat, Beat, den Editors, dem obskuren Amerikaner Cody Chestnut, Danja Atari, Susanne Blech, Jamie XX. Wirklich fantastisches Programm. Tagsüber Galopprennbahn, nachts zieht sich dieses Festival durch die Düsseldorfer Clubs. Das gibt's schon einige Jahre und wettermäßig haben die Macher oft Probleme gehabt, dass das hat vielleicht da geschüttet. Also ich könnte jetzt kein vergleichbares Festival nennen, das durch vergleichbaren Matsch gegangen ist. Also das zeugt ja nun schon von einer gewissen Standhaftigkeit, die man natürlich auf einer Galopprennbahn, wo das jetzt seit einiger Zeit stattfindet, auch braucht. Pferdefreunde, das wissen wir, nicht? Open Source, 23.07. Und dann legt auf dem Open Source ein Mann auf, der heißt Mike Ohlhoff und kommt aus Düsseldorf. Und aus Wuppertal und ist in Wuppertal mitverantwortlich für eine Festivalreihe, die auch fantastisch aussieht. Sommerlochwuppertal.de, wer Lust hat, mal auf die Seite zu gehen, der wird Auftritte entdecken, zum Beispiel am Donnerstag, 14.07. von dem Amerikaner Otto von Schirach. Unterstützt an den Turntables von Mike Ohlhoff himself. Am 15.07., das ist der Freitag, Beat Science mit einer ganzen Reihe von Artists, darunter Fulgence und DJ Shiva aus den USA. Am 16.07. dann Ravi Coltrane, der Sohn von John Coltrane. Das alles im Rahmen von Sommerloch-Wuppertal.de. Festival findet in Wuppertal in der Moritzstraße statt. Ich will jetzt nicht zu ausführlich werden. Am 16.07., das ist dann der nächste Samstag, auch der großartige Amerikaner Eskimo mit dabei. Dem Hundeleben entkommen, dem Küchentisch aus umgedrehten Kartons und weg von Ungeziefern im Kleiderschrank. Keines Tages mehr sein als Untermieter des kleinen Manns. Hatten es anders gedacht, in die Ferne nach Atlanta gemacht. Nur Bilder der großen Welt zerschellen ohne Geld in dem Wohnwagen Platz dort am Rande der Stadt. Mama war satt, waren einfach arm, einfach mies. Du warst mal ein Jahr da, dann ein Jahr Krieg. Wusst nie, wo das liegt, wann du wieder mal kommst. Malte dir Bilder mit Sonnen, jeden Brief an die Front. Mein Sohn, hast du gesagt, da beim Schießen im Wald, lass dir nie was gefallen. Vergiss nie diesen Knall. So sehr du dich erschreckst, blick dem Feind ins Gesicht. Echte Männer stehen wieder auf, nur die Feiglinge nicht. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt. Und du sagtest auch, wenn das Leben nur Zitronen gibt, mach verdammt nochmal Limonade draus. Sprich gerade raus, Kinn hoch, nie feige Sohn. Spiel nicht mit Herzen oder denen, die das mit deinem tun. Wir sind nicht reich, werden's nie sein. Probleme fürs Leben zu groß, fürs Sterben zu klein. Du weißt, es regnet nicht ewig, immer nur schwer. Nur stets zum Kinn und höher, Zeit schwimmen zu lernen. So gern ich immer da wär. Kommt es hart auf hart, nimm die Faust, Finger raus. Such den Größten der Bande, spring da drauf, schwing voll aus. Verlieren wirst du nur das eine Mal, denn ist alles gegeben. Denken die nächstes Mal zweimal nach. Der Sinn des Lebens ist Leben, das war's. Der Sinn des Lebens ist Leben. Jeder tritt auch mal versehentlich daneben. Der Trick ist immer die Balance zwischen Nehmen und Geben. Karma. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn Bär sein muss, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn Bär sein muss, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt. Es wäre heute nicht wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Der Sinn des Lebens ist Leben. Es wäre heute nicht wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Der Sinn des Lebens ist Leben. Es wäre heute Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt. Jetzt! Ich wäre heute. 1Live4, Hip-Hop in Deutschland, erlaubt vielleicht von meiner Seite aus, nachdem wir hier zunächst Kasper und dann Cora E. gehört haben, zwei, drei Sätze. Am Anfang waren tatsächlich die Fantastischen Vier, aber nicht alleine. Da war auch noch Heidelberg, da war Advanced Chemistry. Und mit Advanced Chemistry, dieser Crew, verbinde ich auf immer und ewig eine Frage, die für mich ganz zentral zum Phänomen Hip-Hop gehört, einen Track. Welcher Pfad führt zur Geschichte? Denn Hip-Hop ist eine Musik über die Geschichte. DJing, Sampling, sich verbeugen, Respekt bezeugen vor den Leuten, die vor jemandem da waren und deren Musik man neu, kunstvoll verarbeitet, neu aufbaut. Und diese Frage, welcher Pfad führt zur Geschichte, hat mich eigentlich immer begleitet. Und kurz nach Advanced Chemistry, die Stieber Twins, Cora E., gewissermaßen die First Lady deutscher Rap-Musik, die erste, die am Start war und auf die sich Kaspar, wir konnten das eben, glaube ich, gut hören, auf seinem neuen Album XOXO bezieht. Danach war für mich eine relative Funkstille, da kamen die Agro-Rapper und ihre Geschichten waren gut, die habe ich mir gerne angehört, aber die Resümees waren aus meiner Sicht oft scheiße, voll daneben, sexistisch, rassistisch in Einzelfällen. Und es war mühsam, es war irgendwann nur noch zum Gähnen, diese ewigen Tabubrüche mitzuverfolgen, ratlos dazustehen und zu denken, diesen Scheiß kannst du am Ende einfach nicht spielen. In diesem Fall geht es mir wirklich absolut wie dem Intro-Autoren Linus Volkmann, der auf der Website des Magazins einen, wie ich finde, wirklich guten, auch im Sinne von streitbar guten Artikel über Kaspar und über auch sein persönliches Ausklinken in Sachen deutscher Hip-Hop geschrieben hat, was die letzten 10 Jahre betrifft. Ob nun Kaspar der gordische Knoten ist, der zerschlagen wird, beziehungsweise ob mit Kaspar und seinem Album der gordische Knoten zerschlagen wird, das will ich hier einfach mal offen lassen. Ich traue mir offen gestanden gar nicht zu, das zu beurteilen. Fest steht die Frage, ob er Real Hip-Hop ist, die ist im Grunde völlig belanglos. Denken wir nur mal an England, an Plan B, an The Streets und viele, viele andere, die sich dort mittlerweile in gewissen Nischen oder in Grenzbereichen angesiedelt haben und bei denen eigentlich nie die Frage war, wie real sind sie, sondern die Frage war, welche Geschichte erzählen sie? Und die Geschichten, die Kaspar erzählt, die gefallen mir gut. Musikalisch ist mir das teilweise zu mächtig, was er da auftischt. Und auch rapmäßig hätte ich mir gewünscht, dass er hier und da mal den ein oder anderen Trick einfach rauslässt. Das kommt für meine Begriffe so ein bisschen eintönig daher. Gleichwohl gibt es 3-4 Tracks auf diesem Album XOXO. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Meines Wissens steht das für Kisses and Hugs, also Küsse und Umarmungen. 3-4 Tracks, die ich richtig gelungen finde. Darunter das eben gespielte Grizzly-Lied. Im Übrigen gibt es Verbindungen auch zwischen Kaspar und dem gerade gehörten Cora E-Track. Der nämlich wurde von Busy produziert, ein Ostwestfale, ebenso wie Kaspar es lange Zeit gewesen ist, der mittlerweile in Berlin lebt und ich will das natürlich hinzufügen, der ein 1Live-Radiokonzert am Dienstag gibt im Plan B, auf das ich euch hier mit allem möglichen Nachdruck hinweisen möchte. Kaspar, Cora E. Und hier kommt Jazz aus England. And I'm quoting, I'm having trouble coping. Doctor told me to just double up the dosage. Muddled up in a bundle of emotion. Insignificant, a puddle in the ocean. Guzzled in the potion, drowning my sorrow. We're gonna be sober tomorrow. But I'm still holding the bottle. Watered in my step, wind swept, flat air bubbling in my crib, yeah. Super tramp, champion, vagrant. See me passed out, face down on the pavement. Stressed out, had a check bounced on the pavement. Tears of a clown now, that's entertainment. The beauty of true intuition, the grand ambition of a musician's mission. Another stupid decision, I got the glass slipping out, who's the shoe fitting? Yeah, he got the killer instinct, nose in the air like his don't stink. Old flame or brand new link, poison pen, letter the venom in the ink. He got the killer instinct. Nose in the air like it don't stink. Old flame or brand new link. Poison pen, letter the venom in the ink. Yo, waste man tendencies. See me getting lean off. Why I achieving everything that I dreamed of. Paradox walking, poppycock talking. Corporate endorsing, depleted endorphin supply. Wiping a tear from my eye. The sky's the limit, but I'm fearful to fly. An ear full of hype, head full of doubt. Lung full of now my head's in the clouds. Feet on the ground, ankle deep in the gutter still. Kick the lid off the paint pot, let the colour spill. Hotline to the devil, let's cut a deal. Racking my grill, got me begging for buttermilk. I guess it's deep in my DNA. Baby girl was the Darth Vader of TNA. So now every day I'm fading off E&J. Chasing the grief away, it doesn't have to be this way. Yo, he got the killer instinct. Nose in the air like his don't stink. Old flame or brand new link. Poison pen, letter the venom in the ink. He got the killer instinct. Nose in the air like his don't stink. Old flame or brand new link. Poison pen, letter the venom in the ink. Insane, send him to a shrink. Better yet, just get him a drink. Just give him a second, let him think. Tracks in sync, pull himself back from the brink. Nothing new about being skinned. King blue skins, uphill climb. Brand new Tim's, penthouse suite. Back to the twins, hang up the gloves. Be on back in the ring. With you all been waiting for. Time is here, time is now. No more Jumbi, I said it on pow. I ain't gonna fool myself when I know what I'm worth. Got a view like Simon Cowell. So I gotta fly, more than ready. I can have a song rotation heavy. You could be the one that people don't know just yet. Or they ain't seen a show just yet. I'll show them when I write above the new bar, no stress. 100% no less, I'm a titan. I got a following London to Brighton. Good fans are bad fans, I've never liked them. They wanna hype up all day long when none of them are worth me hyping. I'm gonna ignore them, I've decided. None of them ain't done the work that I did, no. I always try to follow in the steps of a wise man and his words. Can't make no more mistakes. I'm just recording an album. When I do tracks I like, I can't doubt them. Follow the words of a wise man. When I work with artists and shout them. Don't wanna work, then I ain't gonna hound them. Lost my Drake headphones and I found them. Obstacles when I rise, get round them. That's why I made two albums, cause I got two fan bases, not just one. Watch when I rise with the sun and the morning comes. When I'm at peace with myself, cause my AC's heavy like a ton. Over the hill is where I wanna be. If I don't try, I'm never gonna see. A wise man once said to me, if you don't stick to your path, you're never gonna be, never gonna be. I always try to follow in the steps of a wise man and his words. Can't make no more mistakes. You don't owe me nothing, I don't owe you either. I got a style that's golden, like a retriever. I time travel and make you a believer. Yeah, I'm a big achiever. MC's pulling on my arm like a lever. I don't wanna moan like a diva, but it's me coming through the speaker, loud and clear. I smoke the reefer, zoning out, Wiz Khalifa. If I was a mutant, I would have a power that came up high on the meter. I got flows that fast like a cheetah. To the fans who know, I see ya. Back in the day when I started, I had a heart in my chest cold like a freezer. I always try to follow in the steps of a wise man and his words. Can't make no more mistakes. Shit. Esky Boy, aka Wiley. Roll deep, boy, better know. Esky Beat Recordings, A-list. Umbrella, ENT. Yeah. E3, stand up. 1 Live. 4. Bevor ich weitermache, erlaubt bitte, dass ich ganz kurz noch natürlich sage, was ich da eben noch gespielt habe. Nach dem UK-Rapper Jazz kam Wiley. 100% Publishing ist sein neues Album, aus dem ich einen Track gespielt habe, in dem er die feste Absicht kundtut, immer sich in den Fußstapfen eines weisen, klugen Mannes zu bewegen, sofern es nur eben geht. Und danach habe ich mir die Freiheit genommen, mal einen Klavier-Wizard zu spielen, dessen Album bereits vor einigen Wochen erschienen, für mich eines der außenstehendsten, most outstanding Alben dieser Tage ist. Es stammt von William D. Drake. The Rising of the Lights heißt es. Und diejenigen unter euch, die die britische Indie-Szene in den 80er Jahren verfolgt haben, können sich vielleicht noch erinnern an eine Gruppe, in der William D. Drake einst als Keyboarder tätig war. Das waren die Cardiacs. Das hier ist wirklich hanebüchen, aber ich finde es fantastisch mit diesen über Kopf schnellartig gespielten Pianofiguren, die er manchmal sogar versuchsweise in Richtung Popsong drängt, wenn er bei 4-5 Minuten langen Tracks so für 20 Sekunden dann auch schon mal kurz eine Strophe inklusive eines Refrains platziert. Ein sehr kurioses Album. William D. Drake, The Rising of the Lights. Ich möchte weitermachen mit zwei Bands, die für eine etwas verdrehte, wieder borstige Form von Rockmusik stehen. Zunächst habe ich hier eine gefunden aus Dänemark. Die Gruppe heißt Mimas. Dieses Album Life Jackets ist bei einem wirklich sehr liebenswerten Label aus Berlin veröffentlicht worden, das heißt Sinbus Records Berlin, und die Macher dort, die glauben wirklich auf eine Art und Weise an ihre Bands, die schon bewundernswert ist. Seit vielen, vielen Jahren haben sie zum Beispiel auch die Geschicke der Berliner Band Bodie Bill mitgeleitet und gelenkt, bis es dann endlich soweit war. Mittlerweile verkaufen Bodie Bill wirklich die Clubs vom Norden bis zum Süden aus. Ob das bei Mimas jemals der Fall sein wird, weiß ich nicht. Life Jackets ist das Album, dem ich einiges abgewinnen kann. Und wenn das verklungen ist, dann driften wir rüber in die USA, hin nach Portland, Oregon. Auch dort hockt seit vielen, vielen Jahren eine Band, die einfach nicht gewillt ist, so zeitgenössische Einflüsse wie Elektro oder so etwas in ihre Musik aufzunehmen. Die Rede ist von den 31 Knots, die ich mit einem Titel aus ihrem Album Trump Harm spielen möchte. Und um dann noch weiterzugehen, greife ich dann zurück auf eine Gruppe namens Panther, ein Duo. Joe Kelly ist einer der beiden, der einstmals eine Zeit lang bei den 31 Knots die Trommelstöcke in der Hand gehalten hat. Mimas, 31 Knots, Panther. We'll be right back. been a flying fuck about those fuckers. Giving a flying fuck about those fuckers. After having stopped five of these stalkers and spitting in a dollar bill per minute per person, they stopped. Giving a flying fuck about those fuckers. Sorry. 1Live4, die Detroit Garage Band Dirt Bombs spielt Techno-Klassiker ihrer Stadt, darunter diesen hier, My Cosmic Car von Cybertron aus dem Jahr 1982, dieses Dirt Bombs Album aus dem Februar dieses Jahres. Ich habe es später entdeckt, aber ich finde es wirklich fantastisch. Deshalb nehme ich mir einfach die Freiheit, seit 3-4 Wochen begonnen zu haben, es zu spielen. Die Dirt Bombs Party Store. When I get back, when I get back home. When I get back, when I get back home. When I get back, when I get back home. I won't be the same no more. Das ist das Kanada-Duo Handsome First Sound Capital, das neue Album. We'll be right back. Ganz kurz mal zwischendurch. Dieses Duo heißt Yacht, kommt aus Portland, Oregon, die Stadt, die ich heute bereits erwähnte, in Zusammenhang mit den 31 Knots, und hat vor etwas mehr als 14 Tagen das neue Album Shangri-La vorgelegt, das auf dem New Yorker Label DFA veröffentlicht wird. Endlich ein Album von dort, das mehr produziert als, sagen wir mal, hübsch geblümte Disco-Blasen. Dieses Album kiekst und kickt und traut sich auch mal so ein bisschen schiefe Gitarren-Soli und ähnliche überraschende Passagen einzubauen, und es gefällt mir einfach verdammt gut. Auch das hier hat so schöne, laszive Züge, dieses Album Medicine Babies von dem New Yorker Duo No Surrender. Leider zieht sich das zum Teufel nochmal nicht durch das ganze Werk, obwohl gute Stimmen vorhanden sind, wie zum Beispiel die von TV on the Radio, Tunde Adebimpe, den wir hier aber nicht hören. Hier ist ein Track mit der Sängerin Constanza, Falling Into You. Eine Perücke und eine Waffe bräuchte. Und nun 1-3-4, die deutsche Band Locust in Love kommt hier aus dem Sektor und hat jetzt auf dem Berliner Staatsakt-Label ihr neues Album veröffentlicht. Lemming heißt es und wurde aufgenommen in Studios in Köln und Glasgow. Wobei insbesondere dieser Titel hier für mich im klassischen Sinne ein schottischer Track ist. An den falschen Orten heißt dieser Track. Und Vertraute der Band oder Mitglieder, die das jetzt zufällig gerade hören sollten, es würde mich nicht wundern, wenn sie sich ins Fäustchen lachen würden und sagen würden, genau dieser Titel ist natürlich nicht in Glasgow aufgenommen worden, sondern in Köln. Meistens geht die Geschichte nämlich so. Produziert hat das Album allerdings Paul Savage von der schottischen Band The Delgados, der Schlagzeuger. Und als ich diesen Titel hier hörte, an den falschen Orten, für mich absolutes Highlight des Albums, da schossen mir aufgrund dieses wunderhübschen, quellklaren, weiblichen Gesangs natürlich die Pastels in den Kopf, diese Glasgow, großartige Glasgow-Band. Aber die Platte, die ich im Kopf hatte, habe ich blöderweise nicht gefunden. Habe ich lange gesucht und dann wollte ich auch noch was von Stereolab gespielt haben, um das rund zu machen. Aber ohne diese bestimmte Pastels-Aufnahme mache ich das nicht. Deshalb geht das Programm hier in ganz anderer Richtung weiter. Das ist Musik von dem Amerikaner Memory Tapes, der ein wunderschönes Album gemacht hat, Player Piano. We'll be right back. Kopfüber nach vorn. Schutt, Asche, Staub und Rauch kaputt machen, um aufzubauen. Yeah. Lauf hinaus, lang lebe das Randgebiet. Die Dole zu Grabe getragen in der Fantasie. Sind die gebändigte Bestie wieder Stress in so ländliche Generation. Gott ist tot, die ständig vergessenen Kids. Piratsender Stimmen im Festgeist. Wer weiß, wo der Himmel beginnt. Und es brennt. Im Zweifel für den Zweifel zu spät. Teil der Lösung oder Teil des Problems. Gibt eh nicht mehr viel zu verlieren. Doch wir waren hier, verdammt, wir waren hier. Die Wölfe sind los und wollen das Blut sehen. Lass die Bänder rollen, das Volk will zusehen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Die Wölfe sind los und wollen das Blut sehen. Lass die Bänder rollen, das Volk will zusehen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lauter denn je vom Gebäude zu schreien. Nie war Revolution schöner denn zur heutigen Zeit, wo sich die Lage zuspitzt. Nur noch Tragik um dich, war doch so schön ausgemalt, aber die Farben verwischt. Wo die Spiegel reflexen, deine Bibel ersetzt. Mehr den eigenen Augen glauben als dem Priester geschwätzt. Deutschland krank vor Zorn, die Kinder haben komplett den Verstand verloren. Im Zweifel für den Zweifel zu spät. Teil der Lösung oder Teil des Problems. Gibt eh nicht mehr viel zu verlieren. Doch wir waren hier, verdammt, wir waren hier. Die Wölfe sind los und wollen das Blut sehen. Lass die Bänder rollen, das Volk will zusehen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Die Wölfe sind los und wollen das Blut sehen. Lass die Bänder rollen, das Volk will zusehen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Live 4, auch das wollte ich euch nicht vorenthalten. Mein persönliches Rap-Highlight wirklich aus diesem Album von Kaspar, das da heißt XOXO. Am Dienstag genau genommen, also morgen, unser Plan B Radiokonzert mit Kaspar. Blutsehen heißt dieser Track mit diesem unruhig pulsierenden Beat, zu dem mir der Brite Young Montana einfällt. Den wir natürlich hier hören, klar. We'll be right back. Wunderbar. Es gibt, das ist das Debütalbum von Young Montana Question Mark, müsste man wohl korrekterweise sagen, denn ein Fragezeichen hängt hinter diesem Namen, wo immer er auftaucht. Limerence heißt das Album, daraus dieser Track. Ich würde gerne einen echten Gute-Nacht-Song spielen, wo wir hier kurz vor Ende der Sendung sind. Ich bin auch gar nicht sicher, ob er wirklich punktgenau an die 1-Uhr-Marke reicht. Ich habe zuletzt vom dänischen Spot-Festival die aktuelle CD einer schwedischen Reggae-Band mitgebracht. Fast Po Holmen heißt diese Gruppe. En Stund, also eine Stunde übersetze ich das mal gefühlsmäßig, ist der Titel des Albums und da findet sich zum Ende hin dieser wunderbare Titel, God Nut Mama. Also nach meinem Sprachempfinden müsste der heißen auf Deutsch Gute Nacht Mama. Mein Name ist Klaus Vier. Bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit wieder hören. Ich denke, jetzt passt er doch. Also, alles Liebe, alles Gute. Good night, Mama. Mamma kan lampan inte vara tänd, och dörren kanske också kan vara på glänt. Jag tror att det blir svårt att falla till ro. Mamma kan lampan inte vara tänd, för tänk om det kommer spöken i vårt hem. Tar oss alla en efter en, och jag kan ingen metod to slippa bort. Tänk om det kommer spöken i vårt hem. Spöken finns ju inte här med. Du har jagat dem bort med dina svärd och gevär. Blunda sött och tänk på kärlek, så faller du nog snart i sömn. Men mamma, jag kan inte sova nu. Kan vi inte se lite TV, jag och du? Så lovar jag att jag sen vill gå in i min säng. Mamma, jag kan inte sova nu. Har du någon du älskar, ja, någon du håller kär? Man eller kvinna spelar roll när vi lever här. När du har funnit dig en skatt, en du kan beskydda i natt. Har du någon du älskar, ja, någon du håller kär? En vind som kommer att dö. En kyss, en kyss som gör dig vacker. Så får fram all styrkan i dig. En kyss som kommer att dö. En stund som gör dig vacker. Som får fram all styrkan i dig. En stund som kommer att dö. Ett liv som gör dig vacker. Som får fram all styrkan i dig.